uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um die Menschen gehen, die allen Gutes tun. Und darunter sind vor allem diejenigen, wenn wir an 9/11, an den 20. Jahrestag im Jahre 2021 des wichtigen Tages in der amerikanischen und Weltgeschichte zurückschauen, und zwar, wie gesagt, den Tag, an dem die World Trade Center Türme einstürzten oder zum Einsturz gebracht wurden und an dem zahlreiche Menschen aus Polizei und anderen Nothelfern zusammengesetzt diesen anderen ihren Mitmenschen halfen. Und diesen Menschen wollen wir gedenken, und das tut vor allem einer, nämlich der deutsche Polizist Achim Dieterich, der im Clubhaus vom German American Club oder der German American Society Florida zu mir zu einem Interview kam und wir uns darüber unterhalten haben, dass er für eine Benevolent Society einen ganzen Lauf durch Florida gewagt hat, querbeet, quer durch die einzelnen Strecken von der Ostküste bis auf die Westküste Floridas und dazu natürlich in Clearwater, Florida, dann ankam. Das war vor einem Jahr, 2020, und wir möchten Ihnen aus dem gegebenen Anlass des 9/11, des 11. September, noch einmal dieses Interview bringen von einem Menschen, den es gilt zu unterstützen, der nämlich andere unterstützt. Und das ist, wie gesagt, der Polizist Achim Dieterich. Er läuft für gute Zwecke. In diesem Falle in Florida ist er für einen Zweck der Amerikaner, nämlich Run for Law Enforcement Survivors, gelaufen und zum Teil auch Fahrrad gefahren, je nachdem, wie man sich fühlt, und beziehungsweise es geht ja wirklich um den guten Zweck. Am 18. Februar 2020 erreichte dieser deutsche Polizist und Langstreckenläufer aus Süddeutschland, Ludwigsburg kommt er her, Joachim Dieterich, Clearwater Beach. Er war in 3 Tagen, sage und schreibe, 165 Meilen von Vero Beach an Floridas Ostküste bis an den Golf von Mexiko gelaufen. Warum? Der passionierte Läufer hat sich dem Projekt Run for Law Enforcement Survivors verschrieben, einem Lauf von Küste zu Küste für diesen guten Zweck. Ich sprach mit Joachim, Dietrich, in der German American Society Floridas, 66. Straße, also 2 Blocks nördlich des Park Boulevards. Und dieser Club ist für viele Deutschamerikaner ein zweites Zuhause, wo Joachim Dieterich an einem Abend geehrt wurde im Jahre 2020 mit einer Ehrenmitgliedschaft und mit viel, viel Beifall. Er erzählte mir von seinem Lauf und ich habe natürlich daraufhin mehr wissen wollen und wir haben uns nett zusammengesetzt und er hat dann ganz klar berichtet, was er gerne macht und dass er es immer für einen guten Zweck tut. Ich habe natürlich ihm auch gefragt, ob er nicht länger gerne in Florida ist. Und natürlich verbringen er und seine Frau seit Jahren ihren Urlaub hier in Florida. Hier habe er natürlich US-Kollegen von der hiesigen Polizei als Freunde und mit denen Kontakt geschlossen. So war es für seine Freunde die erste Wahl, ihn auszusuchen für dieses Projekt, einen Lauf um Geld für die Hinterbliebenen der Polizei. Wenn Sie an 9/11 denken, so sind zahlreiche dieser ersten Helfer auch ums Leben gekommen. Und da geht es natürlich immer darum, dass man sie unterstützt, die Witwen und Waisen, die dadurch natürlich auch zurückbleiben und an die Verstorbenen denken, aber auch an deren tolle Leistungen im Notfall, in diesem Falle, wie gesagt, vor 20 Jahren, dem Einsturz der World Trade Center Türme. Hören Sie unser Gespräch im Audioteil der Sendung. Das heißt, da wären Sie jetzt schon angekommen oder sind Sie schon angekommen, wenn Sie mich jetzt sprechen hören. Und wenn Sie ein bisschen mehr mit Joachim Kontakt aufnehmen möchten oder einfach mal sehen möchten, was er alles macht, dann schauen Sie doch bitte unter www.smileandrun. Ich kann schon selber kein Englisch, man weiß immer nicht, ob es Englisch oder Deutsch sind, aber die Webseiten sind ja immer auf Englisch. Also Achim Smile and Run, achimsmileandrun.com und da finden Sie also auf jeden Fall einiges von Achim, der lächelt und läuft und vor allem freut er sich, dass er das für andere tun kann. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei unserem Interview und hoffe, dass Sie vielleicht die neuesten Projekte, die Achim sicherlich in seiner Webseite hat, auch mit unterstützen. Und natürlich können Sie jederzeit hier in USA auch den Polizisten Geld stiften, die sich darum kümmern, dass es wirklich die Hinterbliebenen trifft, dass sie ihnen das Geld zukommen lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Run for Law Enforcement Survivors. Am Mikrofon Susanne Nielsen und jetzt im Gespräch mit dem Polizist Achim Dieterich. Das Gespräch zeichneten wir 2020 im März auf und weiterhin ist er natürlich mit guten Dingen beschäftigt, mit guten Läufen und zwar in Ludwigsburg, Deutschland, wo er und seine Frau leben und wo Achim weiterhin arbeitet, denn als Polizist, da ist man eigentlich im Kopf auf jeden Fall immer im Einsatz. Viel Freude bei unserem Gespräch. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen und heute geht es um Sportkultur. Mal wieder, denn ich hatte ja auch neulich einen Snowboarder, beziehungsweise einen Herrn, der sich damit beschäftigt. Und jetzt geht es also um Sie. Sagen Sie mir, wer Sie sind und was Sie in Florida machen, denn wir sitzen hier in Florida an einem kühlen Frühjahrstag. Und war das gutes Wetter für Sie speziell und Ihre Sportart? So, mein Name ist Achim Dieterich, komme aus Ludwigsburg im süddeutschen Raum. Ja, sportlich bin ich laufend unterwegs, das heißt, ich laufe viel passionierte Läufer, auch Ultraläufer, das heißt, mehr als Marathonstrecke laufe ich öfters im Jahr. Und wir hatten eine Aktion bezüglich Run for Law Enforcement Survivors. Es ist eine war ein Spendenlauf für die FOP, die Fraternal Order of Police, diese Sozialstiftung quasi für Polizeibeamte oder deren Familien, bei denen Väter, Mütter, Schwestern, Brüder ums Leben gekommen sind, die auf der, also quasi während im Dienst ums Leben gekommen sind. Und ein Freund von mir, ein Kollege aus Clearwater bzw. Pinellas County, hat mich dazu überredet, nicht, aber gefragt, ob ich nicht einmal quer durch Florida laufen möchte. Und das haben wir dann jetzt letzte Woche von Samstag bis Dienstag in die Tat umgesetzt. Also dazu muss man jetzt sagen, dass Sie Polizist sind oder waren? Ich bin Polizeibeamter schon seit 30 Jahren in Deutschland. Aha. Ich habe noch 12 Jahre vor mir. Mhm. Ja, viele schmunzeln hier in Amerika über diese 12 Jahre, weil sie sagen, nach 25 Jahren ist ja in Amerika ja Schluss eigentlich, ne? Ja. Als Polizeibeamter. Aber in Deutschland ist es halt so, dass wir halt doch länger arbeiten müssen quasi, ne? Und ich muss bis 62 arbeiten. Hab noch 12 Jahre vor mir. Mir macht der Job aber richtig Spaß in Deutschland. Also es ist nicht so, dass mir da jetzt der Spaß verloren geht. Aber wie gesagt, und Jim Rexroad, einer der Mitglieder von der FOP, hat mich dazu animiert, diese Sache mal durchzuziehen. Mit natürlich einem Organisationsteam, mhm, dass die FOP, die Fraternal Order of Police, Pinellas Lodge 43, ja, so nennt man das, ja, quasi organisiert hat für uns, für die FOP. Und ich bin nach Amerika geflogen, nach Florida, um das dann in die Tat umzusetzen. Das ist jetzt Februar 2020, müssen wir dazu sagen. Februar 2020, ja, genau. Könnte ja auch mal sein, dass man das wiederholt und dann weiß man, gut, das, wann sie das gemacht hat. Nicht das Laufen wiederholen, sondern die Sendung. Die Sendung, ja. Nee, aber die 2020, genau. Ja. Ja. Letztes Jahr, wie gesagt, war ich hier, bin dann in Clearwater Running Festival die 50 Kilometer gelaufen, bin dann Zweiter geworden insgesamt, war schon mal ein super Erfolg und das hat ihn dann doch noch ein bisschen mehr angestachelt, mich zu fragen. Aha. Und ja, und er wusste auch, dass ich 2018 im September habe ich eine eigene Spendenaktion in Ludwigsburg gehabt für Run for Co. Das heißt Run for Kongusi. In Ludwigsburg gibt es eine Partnerschaft mit Frankreich, also quasi eine Schwesterstadt oder eine Partnerstadt in der Schweiz, Maubeuge heißt die. Und die haben dann also eine trilaterale Partnerschaft mit Kongusi. Das ist ein Staat in Westafrika. Und die haben dann auch so ein, ja, wie nennt man es, so einen afrikanischen, ja, Gemeinschaft hier auch in Ludwigsburg, ne, wo man dann da Spenden sammeln kann. Und die haben halt auch Spenden für Getreidemühlen, aha, dort gesammelt oder sammeln Getreidemühlen. Ne? Weil die, weil die Frauen dort halt mit Händen diese ganze Hirse per Hand malen mit Steinen und sowas und dann dementsprechend auch Verletzungen entstehen oder Krankheiten. Ne? Und deshalb habe ich das ins Leben gerufen mit der Unterstützung von der Stadt Ludwigsburg. Bin dann in 5 Tagen nach Maubeuge gelaufen von Ludwigsburg mit in Begleitung eines Feuerwehrmannes auf dem Fahrrad. Dem Andi. Der hat immer mal abgelöscht, wenn sie. Ja, nein, der hat mir immer. Das war da quasi der Wasserträger für mich. Ja, abgelöscht war ja dann gar nicht so weit. Genau, ja. Und wir sind dann in 5 Tagen, also quasi 315 Kilometer, haben wir dann zurückgelegt, quasi 60 Kilometer am Tag. Das war ganz lustig, war ganz schön, eigentlich über den Schwarzwald rüber, an die französische Grenze, ja, über den Rhein drüber und dann Richtung, ja, das war ganz toll, fand ich echt toll und war auch super und wir haben auch dementsprechend 5.500 Euro haben wir dann bekommen und es reicht für eine Getreidemühle. Und das war unser Ziel. Das also war unser Ziel. Für eine Getreidemühle, und, genau. Ich meine, wie kommt jetzt dieses Geld zustande? Wird das jetzt, also die Leute werfen Ihnen ja keine Scheine, nein, zu, nicht? Also das, ist das war aber auch so. Während unseres Trips Richtung Frankreich, aha,